Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema. Unser Thema heißt, dafür bitte ich um Verzeihung, dafür müsste ich um Verzeihung bitten. Gibt es etwas in eurem Leben, das ihr gemacht habt, wofür ihr ein irre großes, schlechtes Gewissen habt, das euch sehr plagt? Und ihr sagt, ich müsste eigentlich diese Person um Verzeihung bitten. Die Sache kann ganz frisch sein, ganz aktuell sein, sie kann aber auch schon sehr lange zurückliegen. Möchtet ihr jemanden um Verzeihung bitten oder sagt ihr, ich müsste es eigentlich mal tun? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Marco. Und Marco ist 17 Jahre alt. Genau, guten Morgen, Domian. Hallo Marco. Hi. Ja. Ich möchte gerne um Verzeihung bitten, und zwar meine Mutter. Die Mutter? Ja. Was ist geschehen? Und zwar, es fing an, wo ich 14 war. Ich habe, wie kann man es am besten erklären? Ich wurde damals ziemlich verwöhnt von meinen Eltern und habe immer alles bekommen, was ich kriegen wollte. Bist du Einzelkind? Ich habe noch zwei andere Schwestern. Älter oder jünger? Älter alle. Älter, also der Kleine bist du? Genau. Ja. Und mein Vater, der ist halt damals fremdgegangen, der hat meine Mutter verlassen. Und meine Mutter war dann quasi allein erziehend mit mir. Jetzt war das Problem, ich habe auch nicht mehr so viel Taschengeld gekriegt. Ich war, es war halt relativ schwierig für mich, weil erst so und dann so, plötzlich hat man überhaupt kein Geld mehr. Und ich musste halt damals immer alles haben, jede CD, sämtliche Spiele für den Computer und alles. Klamotten. Bitte? Klamotten vielleicht auch? Nee, das weniger. Das weniger. Das habe ich weniger interessiert damals. Und jetzt ist halt so gewesen, dass ich halt angefangen habe, meiner Mutter Geld zu stehlen. Also sprich, ging an die Haushaltskasse. Wie viel Taschengeld hast du denn damals bekommen? Also damals waren es 30 Mark im Monat mit 14. Und das wurde dann eigentlich immer mehr. Und wie viel hast du deiner Mutter, gestohlen? Kann man das sagen, so pro Monat oder pro Woche? Ja, also das fing an mit mal 2 Mark, dann 5 Mark. Das hat sich dann gesteigert bis zu 200 Mark. 200 Mark? Heimlich aus der Geldbörse deiner Mama genommen? Ja, also bei 200 Mark hat sie dann gemerkt. Ne? Wie lange hast du das gemacht? Mit 14 fing das an? Mit 14 fing es an und hörte auf letztes Jahr mit 16. So lange? So lange, ja. Und 16, mit 16, also vorgestern, ist es erst aufgeflogen? Also es ist, bei den kleinen Beträgen ist es nie aufgeflogen. Ja, klar. Meine Mutter hat also auch nichts gesagt, weil sie vielleicht dachte, ich brauche Geld. Ja, und diese 200-Mark-Geschichte, das war vorgestern? Das war letztes Jahr, ja. Das heißt, da ist es dann aufgeflogen? Auf jeden Fall, das ist davor auch schon aufgeflogen. Also, wo ich erstmal 50 Mark oder 100 Mark gestohlen habe, da hat sie dann auch schon dann, zu mir gesagt, aber da habe ich mich halt immer wieder entschuldigt bei ihr. Und hast es dann trotzdem weitergemacht? Genau, das war das. Ist einem das nicht unglaublich peinlich, wenn man der Mutter regelmäßig Geld aus dem Portemonnaie stiehlt und halt auch solche hohen Beträge und dann auch noch erwischt wird dabei? Sicher ist unangenehm. Also ich hab dann halt probiert, mit Ausreden zu arbeiten. Ich habe nichts geklaut, ich war nie an... Ja, aber du hast es ja doch gemacht, ne? Ich habe es dann doch gemacht und das wusste meine Mutter auch. Ne? Weißt du, kannst du das über den Daumen zusammenrechnen, wie viel du in diesen 3 Jahren, kann man ja ungefähr sagen, in den 3 Jahren geklaut hast von der Mutter? Also ich habe es mal überschlagen, circa. Also zwischen 4.000 und 5.000 Mark waren sicher. Wie ist denn die finanzielle Situation deiner Mutter gewesen? Hatte sie selbst auch wenig Geld oder war sie ganz gut ausgestattet? Nee, wir hatten selber ganz wenig Geld. Umso schlimmer, ne? Das ist ja das, was mir echt sehr umso schlimmer. Mensch, Marco, und das ist voriges Jahr aufgeflogen. Und jetzt sagst du, also endgültig aufgeflogen dann mit, und du hast es aufgehört dann voriges Jahr. Ja, also. Und nun sagst du heute und rufst heute an, ich möchte eigentlich meine Mutter um Verzeihung bitten. Genau. Heißt das, dass du sie noch nie um Verzeihung gebeten hast? Sicher habe ich sie um Verzeihung gebeten, aber ich merke es halt heute noch, dass meine Entschuldigung nie richtig angenommen hat, weil ich immer ihr Vertrauen, ihre Gutmütigkeit missbraucht habe. Wohnst du denn heute mit ihr noch zusammen? Ich wohne noch zusammen, ja. Und jetzt wirklich Hand aufs Herz, du hast seitdem nichts mehr genommen, seit vor dem Jahr? Ich habe nie was genommen. Mhm. Also wenn ich was braucht habe, meine Mutter hin und hat gesagt, du Mama, ich brauche mal 10 Mark oder so. Wie ist denn das Vertrauensverhältnis heute zwischen euch oder auch zwischen ihr und dir? Das kriegst du ja auch mit. Ist sie noch skeptisch? Legt sie das Geld vielleicht weg? Versteckt sie es oder lässt sie offen ihr Portemonnaie rumliegen? Ja, das sind halt so, so Dinge wie ihr Geldbeutel, der liegt nie irgendwie frei rum. Also er ist immer im Schlafzimmer, im Nachttisch oder sonst irgendwo, wo sie das halt relativ gut kontrollieren kann. Also das merke ich schon. Also er ist Misstrauen, ist nach wie vor da. Das ist noch da, ja. Also ich merke es so unheimlich. Aber als du dich dann schon mal entschuldigt hast bei ihr, wie hat sie darauf reagiert? Hat sie überhaupt irgendwas gesagt, oder? Wie sie reagiert hat? Sie hat halt also groß gesagt, tatsächlich nichts mehr, nachdem ich mich entschuldigt habe. Sie wollte mal mit mir zum Psychologen damals. Ja, sie wird hin und her gerissen sein. Du bist ihr Sohn und andererseits ist es ganz schlimm, was du gemacht hast. Guckt deine Mutter diese Sendung eigentlich auch? Nee, aber ich lasse gerade von einem Kumpel von mir aufzeichnen. Möchtest du ihr vielleicht jetzt über den Sender etwas sagen und ihr dann die Kassette schenken? Ja, das will ich eigentlich schon. Na dann los, Marco. Jetzt Mikrofone auf für Marco. Okay. An die Mama. Hallo Mama, ich wollte dir nochmal hier über diesen Weg sagen, dass es mir unheimlich leid tut und auch weh tut, was ich da gemacht habe, gerade in der finanziellen Lage. Und will mich auf jeden Fall bei dir entschuldigen, und wenn ich das Geld mal habe, dann zahle ich dir das alles wieder zurück. Das ist ein Wort, und das musst du auch machen. Ne? Das ist ja eine Stange Geld, über 4.000 Mark. Ja, das würde ich nicht auf einmal zahlen. Aber na gut, aber sie soll deinen guten Willen dann auch sehen, ne? Ja, dass du peu à peu das zurückzahlst. Hast du im Moment die Möglichkeit, schon ein bisschen was zu zahlen? Hast du irgendeinen Job, wo du was abzweigen könntest? Also ich bin noch Schüler, aber sobald ich in meiner Lehre bin, bevor ich irgendeinen Führerschein anfange oder irgendein Auto kaufe oder irgendwas da. Ja, das Auto musst du auch erstmal bezahlen, ne? Ja, ja, klar. Eins nach dem anderen. Als Schüler kann man auch ein bisschen nebenher jobben. Ja, logisch, in den Ferien, klar. Ja. Dann gebe ich immer, sage ich mal, gut, gebe ich immer 300 Mark und dann, oder... Also, liebe Mutter von Marco, wenn der Marco jetzt anfängt zurückzuzahlen, finde ich auch, dass das ein gutes Zeichen ist, und dann sollte er irgendwann auch Schwamm drüber. Ne? Mhm. Aber du musst dich jetzt auch anstrengen, ne? dass du Vertrauen wiedergewinnst. Ja, klar. Ja. Also, das ist manchmal schon ein bisschen schwer. Also, wenn ich gerade mal kein Geld habe oder so, habe ich auch schon überlegt, nehme ich jetzt mal 5 Mark, aber gerade bei den kleineren Beträgen. Lass die Finger davon, Mensch. Hast du ein Jahr trocken, kann man ja so sagen. Nun darf das nie mehr vorkommen. Ich hoffe, dass die Mama das annimmt, die Entschuldigung, und dass du schaffst, das Geld in doch relativ kurzer Zeit vielleicht zurückzuzahlen, Marco. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Dafür bitte ich um Verzeihung, oder dafür müsste ich um Verzeihung bitten. Das ist unser Thema heute Nacht. Haben wir ja alle irgendwie so im Leben Sachen schon mal gemacht, wo man im Nachhinein denkt, nicht gut gelaufen, dafür müsste ich eigentlich der Person eine ganz dicke Entschuldigung aussprechen, das eines Gewissen plagt und man denkt, ich muss um Verzeihung bitten. Wenn ihr das machen wollt, ihr könnt es auch gerne natürlich hier live über den Sender machen und eine Person ansprechen, ihr könnt mir aber auch die Geschichte erzählen, wie auch immer, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr faxt mir bitte unter 0800 5678 110. Thomas ist 21 Jahre alt. Jo, hier bin ich. Guten Morgen. Hallo Thomas. Ja, erstmal Respekt für deine Sendung. Dankeschön. Obwohl ich seit einigen Fahrt einige Ausrutscher bei dir bemerkt habe. Aha, nämlich? Aber ich weiß ja, ob wir jetzt zum Thema kommen, aber ich sag mal einfach mal die Geschichten. Also zum Beispiel gestern, spontan wegen dem Geld. Was? Das? Wegen deinem Verdienst, oder irgend sowas. Ja. Ja. Das habe ich auch nicht gestern so ganz mitgekriegt. Das wurde mir heute in der Schule jetzt im Betrieb erzählt. Ja. Das fand ich nie so ganz in Ordnung, falls das so stimmen sollte. Was hat man dir denn da erzählt? Ja, du hast da irgendwie einen ganz laufenden Betrag schon gesagt. Nein, ach, das war da. Das war ein Scherz. Satire. Achtung, Satire. Ein Spaß war das. Aha. Das war ein Fakt, was ich vorgelesen habe und ich habe meinen Spaß draus gemacht. Ja. Man muss wirklich irre vorsichtig sein. Das ist genau wie mit der Nacktputzagentur damals. Da habe ich aus Spaß mal gesagt, ich habe eine Nacktputzagentur und alle Leute glauben, der Domian hat eine Nacktputzagentur. Nein, das war ein Spaß. Aha. Thomas, aber lass uns doch zum Thema kommen, vielleicht. Ja, okay. Alles klar. Ja, also ich habe momentan 4 Beziehungen laufen. Wie bitte? Sag ja. Thomas mal so en passant, ich habe 4 Beziehungen laufen. 4 Frauen. 4 Frauen. 4 Frauen? Ja. Und die 4 Frauen wissen nichts voneinander? Nicht. Und ich bin momentan ziemlich fertig, weil ich meine Prüfung da habe. Eine Abschlussprüfung in der Ausbildung. Ich habe fast ein solches Mitleid mit dir. Das war jetzt auch ein Scherz. Achtung, Satire. Lass uns fragen. Also, du hast 4 Freundinnen. Du hast 4 Affären. Die 4 Mädels wissen nichts voneinander. Die sind alle so ungefähr in deinem Alter, so um die 20 rum? Ja, richtig. Ja. Nur das Problem ist jetzt... Lass mich noch fragen. Wohnen die alle in deiner Umgebung, in deiner Stadt? Die wohnen alle in einer Stadt, ja. Die möchte ich aber jetzt nicht nennen. Nee, die sollst du auch nicht nennen. Wie lange läuft das schon mit den 4? Ist ein Ablauf von 3 bis 6 Wochen. Also noch nicht so sehr. Genau weiß ich das nicht. Also, sind 4 miteinander. Es hat nicht einer angefangen. Ganz normal, sag ich mal, und das hat sich langsam aufgebaut. Also so knapp 2 Monate läuft das jetzt mit den 4 Frauen parallel. Aber ich muss auch sagen dazu, früher hatte ich ja genau dasselbe Problem schon, also vor 2 Jahren auch schon. Und da ging es mir auch ganz mies, also muss ich ganz ehrlich sagen. So, 4 Frauen, jetzt weiter. Ja, und das ist alles nicht so schlimm, da haben wir ja schon ein bisschen Erfahrung drin. Finde ich schon ein bisschen schlimm, aber dazu später. Ja. Aber die Jennifer, die momentan... als erste Freundin bei mir war, also von mir angesprochen wurde, hat mir... Ach, die war die erste, Jennifer. Ja. Nennen wir sie Jennifer. Ja, sie ist es auch. Ach, sie ist es auch, sie heißt wirklich Jennifer. Ja, wirklich Jennifer, und sie hat mir die große Liebe geschworen. Was hat sie? Sie hat mir große Liebe geschworen. Große Liebe geschworen. Und sie hat gesagt, ich bin einfach das Beste, was ihr passiert ist im Leben. Mhm. 20 Jahre hat sie zu mir gesagt. Und du? Was hast du ihr gesagt? Ja, das ist immer das Problem bei mir. Ich bin in der Beziehung ein bisschen gestört, sag ich mal. Weil ich hab, wenn ich mit ihr zusammen bin, wenn ich mit ihr unterwegs bin, dann gucke ich auch anderen Mädels gerne hinterher, sag ich mal. Mhm. Das ist mir schon klar, dass du so gestrickt bist. Also das, die Jennifer hat dir die große Liebe geschworen. Darauf musst du, Thomas, ja irgendwas sagen. Was hast du denn geantwortet? Ja, ich habe dir erstmal gesagt, ja, ich finde das mal toll von dir, so wie du mir gesagt hast. Und... Ich war auch überrascht in dem Moment, weil so offenbart hat es mir noch keine Frau. Sag ich mal, und so als Hecht will ich mich auch nicht, sag ich mal. Und ich finde das ein bisschen, so habe ich jetzt zu ihr gesagt, weil sie mit dem Wohnen angefangen hat und sie sollen jetzt zusammenziehen und so schnell wie möglich. Achso, mit ihr wollt ihr auch zusammenziehen? Oder? Ja, die mit mir. Hast du denn, darauf zielt ja meine Frage ab, hast du dich nur so rausgeredet oder hast du ihr auch die Liebe geschworen, die große Liebe? Ich muss dir gerade sagen, das weiß ich nicht so genau, aber ich möchte mich dafür entschuldigen auch und um Verzeihung bitten. Und ich weiß, dass sie regelmäßig hier die Sendung guckt. Nein, sie kann das nicht sehen, weil sie auch in Arbeitsleben steckt, sag ich mal. Aber sie kriegt das schon mit, sag ich mal. Ich nehme das jetzt auf und so. Thomas, für was genau willst du dich bei Jennifer entschuldigen? Für mein Verhalten, für mein allgemeines Verhalten. Dass du noch 3 andere Frauen hast. Richtig, und ich davon nichts erzählt habe seit einem Monat schon. Ja, ein Monat ist ja schon. Ein Monat, eine Woche. Gestern haben wir Jubiläum gefeiert. So, das bedeutet ja im Prinzip, jetzt fliegt dein ganzes Lebenskonstrukt auf, ne, durch diesen Anruf. Man wird dich an der Stimme erkennen. Heißt du wirklich auch Thomas? Ja, ich weiß wirklich Thomas. Du heißt wirklich Thomas und die Jennifer heißt wirklich Jennifer. Und in den Kreisen, in denen du da verkehrst, wird man das jetzt kapieren. Wäre es nicht eigentlich auch nett, wenn du die anderen Mädels um Verzeihung bitten würdest? Denn die sind ja genauso gearscht. Ja. Du kennst das ja vielleicht zu mir und ich weiß ja gar nicht, ob du das auch so kennst, aber wenn du so mehrere Beziehungen hast und so was, ja, dann setzt sich ja auch die Angst irgendwann mal. Ja, das läuft irgendwie auch, da kommt ein Stein nach dem anderen und ich bin auch in mehreren Klicken unterwegs. Thomas, aber das fällt doch nicht vom Himmel, das ist doch dein Dazutun gewesen. Und du hast ja jetzt immerhin schon fast 2 Monate, hast du ja 4 Frauen geschickt immer wieder belogen und sie auseinandergehalten. Aber sie hatten auch ihren Spaß. Ja, sie hatten auch ihren Spaß, aber die würden wahrscheinlich wahnsinnig werden oder wären wahnsinnig geworden, wenn die gewusst hätten, dass du dann noch 3 andere Frauen hast, jeweils. Ja, aber schlau bin ich, ne, da musst du auch ein bisschen zugeben. Nee, ich habe mich nicht verstanden. Aber geschickt bin ich, ne? Geschickt? Mag ja sein, dass du geschickt bist. Also, ich will dir jetzt da nicht weiter was einreden. Dein Ding ist, du wirst dich bei Jennifer entschuldigen. Richtig, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich auch ein bisschen verschossen in die Frau. Aber ich weiß nicht, ob das auch wirklich Liebe ist, weil ich das kann. In Jennifer? Ja. Ja, hast du dich auch verschossen? Das ist nicht mal beruhigend für sie zu hören, wo sie dir die große Liebe geschworen hat. Du möchtest gerne mit Jennifer weiter zusammenbleiben. Ja, auf jeden Fall schon, aber ich habe schon Angst gehabt beim Anrufen schon. Ich habe ja schon gestern sie anzurufen, weil das ist das auch psychisch belastet. Klar, du möchtest gerne mit ihr zusammenbleiben. Und du bist auch bereit, die anderen drei Frauen aufzugeben dafür. Sag mal, jein. Also, ja, okay. Thomas, bist du denn Jack im Kopf? Wenn die Jennifer dieses vielleicht jetzt hört, ne, könnte ja sein, und man erzählt ihr das, die kriegst du doch nie und nimmer, die Frau, wenn du nicht ganz klar sagst, ja, ich lasse die anderen sausen und will dich haben. Wenn du jetzt mit jein ankommst, hast du alle vier verloren. Ja, dann würde ich mal sagen, ja. Ja, das war aber jetzt aber sehr gequält, ne? Und auf die letzte... Ja, ist doch spät. Ist doch wow. Früh, ja. Thomas. Also okay, dann hoffen wir, dass Jennifer zugehört hat. Hoffen wir, dass Jennifer ein großes Herz hat und dich richtig an die Kandare nimmt. Ja, ich hoffe das nicht, aber... ich hoffe das schon. Damit... Guck mal, eine Sache noch. Das ganz dringend. Du hast ja so bestimmt Psychologen bei dir. Ja. Ist das vielleicht möglich, mal, dass ich mich auch nochmal zurückrufe wegen der Prüfungsangst? Ja, klar. Kein Problem. Keine Sache. Also die Sache mit der Verzeihung ist besprochen und du legst auf, du kennst das ja, das Verfahren erzähle ich oft, also, und wir rufen dich gleich wieder an und das ist die Petra heute Nacht, meine Psychologin, und dann kannst du dich mit ihr unterhalten, okay? Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Was ist denn da für ein Gerücht in die Welt gesetzt worden gestern mit dem Fax, mit dem Verdienst? Mensch, ich glaube, ich sage überhaupt gar nichts mehr aus Scherz hier. Nein, ich sage immer wieder Scherz. Udo, 21, guten Morgen. Hallo? Ja, hallo Udo. Ganz weit weg. Ja, Alter, irgendwie, Moment, so, jetzt muss es besser gehen. Liegst du im Bett gerade, oder wie? Nein, ich stehe am Fenster, weil ich habe ein Genial-Handy und deswegen ist der Empfang wahrscheinlich so schlecht. Ja. Na, ich höre dich ganz gut. Aber du hast zu dem Thema auch angerufen, Udo. Ja, richtig. Ich habe vor circa einem Monat meinen Freund betrogen. Du bist schwul? Ja, ich bin schwul. Ja. Und ich habe echt ein riesen Problem damit. Ich habe ein riesen schlechtes Gewissen darum. Sag mir, wie lange ihr beiden zusammen seid? Wir sind jetzt fast 9 Monate zusammen. 9 Monate. Und eine relativ frische Liebe. Ja, ja. Und vor einem Monat betrogen. Ja. Mit wem? Erzähl mal die Situation, wie es dann dazu kam. Ja, ich war hier in Hagen in der Disco mit einer Freundin, habe mir ganz gut eingetrunken. Und dieser Typ, der wusste auch, dass ich einen Freund habe, er hatte auch selber einen Freund, hat dann die ganze Zeit mich angebaggert, bis ich sozusagen nicht mehr konnte, bin schwach geworden. Und dann sind wir gemeinsam auf die Toilette gegangen und da ist es dann passiert. Wie unromantisch, auf der Toilette auch noch. Ja, ja. In einer stinkenden Toilette, bah. Ja. Und da war es dann wahrscheinlich auch nicht schön, oder? Nee, das war weder schön, also... Noch geil. Bist du noch da? Hallo? Ja. Udo ist irgendwie jetzt weggebrochen. Hallo Udo? Ja. Diese Handys. Wir versuchen Udo nochmal zu erreichen. Und ich bitte euch nochmal ganz inständig, wenn ihr einen Festanschluss habt, haben ja eigentlich doch noch sehr viele Leute, ruft uns bitte, bitte, bitte über den Festanschluss an, weil ihr seht dieses Theater immer mit den Handys, die Leitungen sind schlecht, die Leitungen brechen weg und man kann die Leute nicht richtig verstehen und ich bin genervt und ihr seid genervt und also die Festanschlüsse sind schon ein bisschen besser. Jetzt wird der Udo gerade neu angewählt. Gucken wir mal, ob wir das noch schaffen. Falls ihr gerade erst eingeschaltet haben solltet, heute geht es hier bei uns um das Thema, ich bitte um Verzeihung oder dafür müsste ich um Verzeihung bitten. Alle von uns haben ja irgendwie so Schattenseiten in der Biografie, wo man etwas angestellt hat, was nicht so in Ordnung war. Und das schlechte Gewissen plagt einen. Und man sagt irgendwann dann, ich müsste eigentlich um Verzeihung bitten, traut sich vielleicht nicht. Hier könnt ihr euch trauen heute Nacht, hier bei mir. Ihr könnt direkt jemanden ansprechen. Oder ihr könnt es mir auch einfach erzählen. Das mit dem Neuanwählen klappt, glaube ich, nicht. Dann nehme ich mal die Stefanie. Stefanie ist 21 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Stefanie. Ja. Ich möchte meine Schwester um Verzeihung bitten. Die Schwester, warum? Ja, ich hatte ihr vor ungefähr 1,5 Jahr hatte ich ihr von ihrem Sparbuch Geld geklaut. Wieder so eine Geldgeschichte, Mensch. Mann, wie viel Geld? 800 Mark ungefähr. Auch viel Kohle. Ja. Du hast das Sparbuch geklaut, genommen, ja. Sagen wir es genommen, ja. Bist damit zur Bank gegangen und hast 800 Mark abgehoben. Ja, und hatte dabei noch mit ihrem Namen unterschrieben. Also eine Urkundenfälschung. Genau, richtig. Mhm. Musste man da ein Codewort nennen? Gab es da so ein Geheimwort? Nein, kein. Ein ganz offenes, normales Sparbuch. Genau, richtig. Warum hast du es gemacht? Aus finanziellen Gründen, weil ich derzeit gearbeitet hatte noch und dann auch gekündigt war und auch kein Geld hatte, um mir Lebensmittel und sonstige Sachen und meine Schulden zu bezahlen. Ach so, es war also ganz dringend, dieses Geld. Du hast es nicht verprasst, du hast ja da keine tolle Sachen für gekauft, sondern wirklich nötige Dinge getan. Genau. Ist es aufgeflogen? Wahrscheinlich ja, ne? Ja, ist aufgeflogen. Und, wie hat sie reagiert? Ja, sie hatte mich direkt angezeigt gehabt. Und das ging dann auch das Ganze vor Gericht. Oh. Ja. Ist schon ein Urteil gefällt? Ja, wahrscheinlich auch, ne? Ja. Und, ich hatte eine Geldstrafe von 400 bis 500 Mark gekriegt. Und da hast du mit der eigenen Schwester vor Gericht gestanden? Mhm. Das ist ja auch krass, ne? Ja, war nicht das Schönste gerade gewesen. Konntet ihr das denn nicht vorher irgendwie klären? Hat einen Versuch gehabt, aber irgendwie hat es dann auch nicht geklappt gehabt und dann ist das Ganze vor Gericht gegangen. Was war das denn für ein Gefühl, als du da vor dem Richter gemeinsam mit deiner Schwester standest? Kein tolles Gefühl. Mhm. Das war nicht gerade prima gewesen. War denn das Verhältnis früher eigentlich toll zu deiner Schwester? Ja, es war ein ganz gutes Verhältnis gewesen. Und du wusstest ja auch, wo sie ihr Sparbuch aufbewahrt. Ja. Wie hast du das eigentlich entnommen? War sie da irgendwie mal kurzzeitig nicht in der Wohnung oder in dem Zimmer, wo sie es aufbewahrt? Nein, ich hatte bei ihr in der Wohnung gewohnt gehabt als Untermieter, weil sie in der Zeit schon umgezogen ist. Und dann hatte sie noch einige Sachen von ihr in der Wohnung gehabt und dann hatte ich das Sparbuch entdeckt gehabt und kam dann leicht in eine Verführung. So, das Ganze ist vor Gericht gegangen, du musstest dann 400 Mark Strafe zahlen und wahrscheinlich auch die 800 Mark zurück, ne? Oder? Nein, das ging zurzeit noch nicht, nein, weil ich zurzeit von Sozialhilfe lebe. Aha, aber die 400 Mark hast du bezahlt? Ja, die habe ich bezahlt. Und hast du denn ihr gesagt, ich werde, sobald ich das kann, auch die 800 Mark zahlen? Ja, das schon. Hast du das eher gesagt. Redet ihr denn überhaupt noch miteinander? Ja, aber es ist nicht mehr so ein gutes Verhältnis, wie es früher mal war. Also wenn sie mal vorbeikommt, dann reden wir miteinander, aber... Aber sie kommt noch vorbei, immerhin. Ja, sie kommt vorbei noch. Habt ihr euch denn, ich stelle mir diese Situation so folgt vor, man kommt dann mit der eigenen Schwester, steht man vor Gericht und das Urteil wird gefällt und ausgesprochen und man geht dann raus aus dem Gerichtsgebäude. Redet man? Habt ihr da noch miteinander geredet? Nein, dann nicht. Das war erstmal ein paar Monate Funkstille gewesen und nach der Zeit, dann hatte ich meine Tochter bekommen. Und dann war es eigentlich wieder ein bisschen besser, das Verhältnis gewesen. Ach so, durch das Kind ist das dann ein bisschen eingerenkt worden. Genau, durch das Kind allein dann. Hast du ihr denn damals vor Gericht auch Reue gezeigt? Ich hatte es zugegeben gehabt und Reue gezeigt, also jetzt nicht direkt. Also ich habe es eingesehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Klingt aber jetzt auch so ein bisschen verhalten, ne? Also einsehen und also zugeben und etwas bereuen ist ja ein Unterschied, ne? Ja, und ich hatte es zugegeben gehabt vor Gericht und hatte es auch nachher bereut gehabt, dass ich das gemacht habe. Also warum hast du denn nicht gleich vor Gericht gesagt, Mensch, da habe ich richtig Mist gebaut und es tut mir irre leid. Ja. Warum hast du das nicht gesagt? Ich hatte zu ihr gesagt, dass es mir leid tut, dass ich sowas gemacht habe, aber es hat auch so nicht so ganz viel genützt gehabt, dass es ja ein bisschen aufwärts geht mit dem Verhältnis. Redet ihr jetzt ab und zu nochmal über den Vorfall oder wird darüber hinweggegangen? Nein, wir reden darüber noch. Mhm. Und hast du ihr das jetzt nochmal gesagt, dass du dich dafür schämst? Oder? Ja, ich hatte sie auch gesagt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und ich meine, ich habe einen Fehler gemacht, aber irgendwann kann man auch vergessen darüber. Ja, aber es funktioniert nicht so richtig, vermutlich. Sonst hättest du ja nicht angerufen, ne? Wenn sie schon klar gesagt hätte, okay, schwamm drüber. Möchtest du sie ansprechen jetzt hier in der Sendung? Ja. Meinst du, sie sieht es oder hört es? Ja, sie hört es bestimmt. Sie hört es und sie weiß auch jetzt, wer dran ist und sie weiß auch, dass das die Schwester Stefanie ist. Wie lustig, die Schwester Stefanie ist. Ja. Ja, Stefanie, dann spricht man die Schwester nochmal an. Ja. Hallo Christiane, ich wollte mich dafür entschuldigen und ich bitte dich um Verzeihung, was ich dir damals angetan habe mit dem Sparbuch. Und ich werde hoffen, dass du diese Entschuldigung annimmst. Ja, und du musst alles dran setzen, das Geld zurückzuzahlen. Ich glaube, ne, dann kann man, dann sieht man auch als Geschädigter, dass guter Wille im Spiel ist, ne? Ja. Ich meine, gut, du hast Kinder, du hast ein Kind, sagst du, ne? Ja. Ein Kind? Ja, ein Kind. Und alleinerziehend? Nein. Mit Mann? Ja, mit einem Freund. Das heißt aber, ihr habt nicht viel Kohle. Genau, richtig. Egal, trotzdem, wenn du es kleckerweise versuchst mit mal 50 Mark und dann nochmal 50 Mark und so. Ja, ich hatte ja schon vorgeschlagen gehabt, weil mein Patenonkel damals ein Sparbuch für mich angelegt hatte. Mhm. Und ich das jetzt zu meinem 21. Geburtstag bekommen sollte, hatte ich als Ziel schon gesagt gehabt, dass sie das Sparbuch von mir haben kann, als erstmal Entschädigung. Wie viel ist da drauf? Es sind knappe 1000 Mark drauf. Ja, ist doch wunderbar. Das hatte ich ihr angeboten gehabt, aber das möchte sie auch nicht. Ah, dann sag ihr das nochmal. Das wird auch toll. Dann hättest du dein Gewissen erleichtert und sie hätte ihr Geld wieder und alles wäre dann vielleicht auch wieder in Butter. Ne? Ja. Eine Frage noch zum Schluss. Ja. Wieso hast du denn damals in deiner Notsituation, wenn du sagst, ich brauchte auch für Lebensmittel und ich brauchte einfach Geld, warum hast du, wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Schwester hattest, ihr das nicht einfach gesagt? Hier kannst du mir nicht Geld leihen. Weil sie war irgendwie schon so ein Schamgefühl gewesen, ihm anders zu fragen um Geld. Mhm. Ist ja eigentlich verrückt, ne? Dann klaut man lieber was als... Nee, auch nicht, aber ich hatte das gesehen gehabt und kam in den Versuchen schon dran zu gehen. Aber denkt man nicht denn darüber nach, Mensch, das sieht die doch über kurz oder lang, dass da Geld weg ist? Nee, ich hatte in diesem Moment eigentlich gar nicht drüber nachgedacht gehabt. Es ist mir nachher erst alles eingefallen, wo er schon vor Gericht oder kurz vor Gericht schon war. Da steht einem das Wasser bis zum Hals und man denkt überhaupt nicht nach, ne? Über die Konsequenzen. Genau. Ja. Aber ich finde, das klingt ja schon mal alles ganz gut. Da ist ein Sparbuch, welches du jetzt, hast du schon in der Hand oder kriegst du es bald? Ich krieg es noch. Ja, dann hast du das Geld schon mal. War vielleicht in den Händen, wirklich. Alles Gute euch, deiner Familie und auch euch beiden Schwestern. Ja, danke. Stefanie, ciao. Ja, tschüss. Tschüss. Also das Genion-Handy von Udo scheint nicht zu funktionieren. Wir kriegen ihn nicht, höre ich gerade, sehe ich gerade. Dann machen wir weiter mit Hans. Und Hans ist 49 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Hans. Morgen. Du müsstest auch jemanden um Verzeihung bitten. Bitte? Ich sag, du müsstest auch jemanden um Verzeihung bitten. Erzähl. Das ist meine Ex-Frau, die ich um Verzeihung bitten möchte für das, was ich 1996 gemacht habe. Was hast du denn gemacht? Ich bin 1996 mit dem Messer auf sie losgegangen und habe sie sehr, sehr schwer verletzt. Sie ist damals knapp mit dem Leben davon gekommen. Bin also heute sehr, sehr dankbar, dass sie lebt. Ich bin auch froh darüber. Mhm. Es hat mich 3 Jahre Feuerstrafe eingebracht. Davon habe ich 26 Monate abgesessen. Mhm. Bin seit 1996 wieder draußen. Moment, 96 ist es doch passiert, oder? Mein Leben halt. Das ist doch 96 erst passiert, oder? Das ist 1996 passiert, richtig. Aber dann müsst ihr nicht seit 96 schon wieder draußen, sondern viel später. Ich bin 99. 99, hast du nicht versprochen gerade, ja. Mhm. Auf Bewährung raus und... Die Bewährung läuft jetzt dieses Jahr aus, Gott sei Dank. Ich habe wieder einen Neuanfang gemacht. Der ist mir auch sehr, sehr gut gelungen. Nur ich möchte meine Ex-Frau um Verzeihung bitten für das, was ich 1996 gemacht habe. Erzähl doch mal bitte, wie es dazu kommen konnte. Wie war die Situation genau? Passiert ist Folgendes. Sie ist 1996 fremdgegangen, was ich allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst habe. Und... sie hat dann eines Tages zu mir gesagt, sie wollte sich von mir trennen. Wir waren 22 Jahre zusammen, davon 20 Jahre verheiratet, haben 2 Kinder gehabt. Wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollten. Ich habe damals einen guten Job gehabt. Sie war arbeitslos zu dem Zeitpunkt. Und als sie mir das mitgeteilt hat, war ich wie vom Kopf gestanden. Ich habe versucht, sie zu überreden, doch zu bleiben. Habe auch Freunde von mir, auch ihrem Bruder damals angesprochen, sag mal, redet ihr mal mit ihr. Sie hat auf Stur geschaltet. Und eines Tages morgens bin ich durchgedreht und bin mit dem Messer auf sie los, ja. Morgens? Einfach so aus heiterem Himmel? So aus heiterem Himmel. Das war eine Affekthandlung gewesen. Also du warst nicht besoffen? Bitte? Du warst nicht besoffen? Ich habe mich ganz verstanden. Rede ich so leise? Ich bin nicht. Das ist etwas zu weit weg. Ja, ich fragte, ob du nicht besoffen warst. Nein. Nein. Total nüchtern, keine Drogen. Drogen habe ich nie zu tun gehabt, Gott sei Dank. Habe ich auch heute nicht. Und dann kam das Thema, dann kam das Thema auf und dann hast du einfach auf sie losgestochen. Ja, einfach auf sie losgegangen. Mit einem Küchenmesser? Ja, war etwas mehr wie Küchenmesser. Wie oft hast du zugestochen? Ja, dreimal und... Wohin? Dann, wohin hast du gestochen? Im Oberkörper rein. Also sie hätte wirklich tot sein können? Ja, sie hätte tot sein können, richtig. Also bin froh, dass sie lebt. Dann ist sie vermutlich blutüberströmt zusammengebrochen? Ich weiß es nicht. Ich bin damals weggerannt nach der Tat und die Polizei hat mich dann verhaftet. Und hab dann während der Haft, hat ein Freund von mir recherchiert, weil mir doch einiges komisch vorkam. Hm. Und man hat daraus, hat sich dann ergeben, dass sie selber nur eine Woche vorher selber jemand beauftragt hat, mich umzubringen. Und zwar sollte ich einen bedauerlichen Verkehrsunfall zum Opfer fallen. Na, das klingt aber jetzt sehr abstrus. Ist ja, das wirklich also, wahr? Ich war damals selber ganz paff. Ne? Ich konnte selber nicht glauben. Glaubst du es denn heute? Bitte? Glaubst du das denn heute? Ja, sie hat, sie ist beweisbar. Ich habe Beweise dafür. Mhm. Auch die Recherchen laufen heute noch, weil der zweite Mordversuch geschah nämlich nur 2 Monate nach meiner Haftentlassung. Warum sollte sie es dann nochmal versucht haben? Sie hat mir Rache geschworen. Das haben wir ausgesprochen. Das ist eine krasse Geschichte. Sie hat mir Rache geschworen für das, was ich angetan habe. Mhm. Dennoch möchtest du... in einer Art verstehen. Ja, dennoch möchtest du dich bei ihr entschuldigen, obwohl ja, sie auch... Ja, trotzdem. Trotz allem, was passiert ist. Mhm. Hast du diese Entschuldigung ihr persönlich denn auch schon mal gesagt und ausgesprochen? Ich darf mit ihr keinen Kontakt aufnehmen, das ist vom Gericht untersagt worden. Sie allerdings auch nicht, wo sie hat 1999, hat sie mich angerufen und wir haben 2 Stunden gesprochen am Telefon. Mhm. Und ich habe ihr auch zugesagt, was Sache gewesen ist. Ich habe auch gesagt, dass sie fremdgegangen ist. Wir haben Kopf zugesagt, dass ich Beweise dafür habe. Und habe ihr dann noch gesagt, lass uns lieber Freunde werden, es bringt auch mehr, als wenn wir uns hier kriegen, auf Deutsch gesagt. Ne? Aber sie wollte nicht. Sie hat die Hand ausgeschlagen. Mhm. Und ich muss sagen, sie hat nur einen Tag nach dem Telefonat, hat sie ihren Anwalt angerufen, hat scheibe und fest behauptet, ich hätte sie angerufen, weil ich gar nicht kann. Nämlich ohne Telefonnummer kann man bekanntlicherweise nicht telefonieren. Ich merke schon, Ehekrieg, Hass auf beiden Seiten. Frage an dich, hast du sie denn auch angezeigt wegen dieses vermutlichen Mordanschlages? Wir können verweisen, dass sie mich selber umbringen wollte. Nein, ich frage dich, ob du sie angezeigt hast, aufgrund der Vermutung, dass sie dich umbringen wollte. Ja, ich könnte sie anzeigen. Mir fehlen nur noch 2 Beweise und dann kann ich es machen. Aber mir du willst... leider 2 Zeugen. Ja, aber ich brauche Zeugen für die Sache. Aber du willst es nicht machen? Würdest du es machen, wenn du Zeugen hättest? Ja, trotzdem. Also es würde weiter und weiter und weiter laufen, das Ganze. Nur ich möchte mich bei ihr dafür entschuldigen, was ich gemacht habe. Ja. Und dafür auch um Verzeihung bitten. Ja. Meinst du, dass sie diese Sendung sieht? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht sieht sie die Sendung. Du kannst sie auch direkt vielleicht mal kurz ansprechen, Hans. Ich weiß nicht, ob sie die Sendung sieht. Wenn sie sieht, dann will ich hoffen, dass sie akzeptiert, was ich sage. Okay, dann belassen wir das so. Noch eine Frage. Damals, als du sie zusammengestochen hast, wie schwer war sie verletzt? Welche Verletzungen hatte sie? Ich weiß nur, ein Stich ist im Arm gegangen. Und ein Stich, der muss knapp am Herzen vorbeigegangen sein. Das steht also in ich habe die Unterlagen hier bei mir, wo alles drin steht. Also sie ist sehr, sehr schwer verletzt. Lag sie lange im Krankenhaus? 6 Tage. 6 Tage, das ist nicht lang. Ja, also sie hat überall erzählt, 6 Wochen stimmt nicht, sie war 6 Tage drin. Ich habe zu Hause schriftlich, da steht Datum drin. Und ich muss sagen, nach 3 Tagen ist sie schon am Sportplatz rumgerannt. Also kann sie doch nicht so schwer verletzt gewesen sein. Ja, sie hat vielleicht hat. Dann nur richtig... Da muss ich ja davon ausgehen, dass es doch so gewesen ist. Sie hat wahrscheinlich richtig Glück gehabt, nach 3 Einstichen. Nun denn, wie auch immer, du bereust das und bittest sie um Entschuldigung und hoffen wir mal, dass sie es gehört hat und dass es eine Wirkung hat und dass ihr beiden einfach mal zur Ruhe kommt, ne, und euch in Ruhe lasst und jeder lebt sein Leben. Das bringt ja gar nichts mehr. Ich will hoffen, dass sie Ruhe gibt. Nämlich, ich habe vor 3 Wochen schon wieder einen Brief von ihrem Anwalt bekommen, wo drin steht, dass es ihr schlecht geht. Und ich habe daraufhin gesagt, wenn man fremd geht, geht es einem gut. Mann, ist das schrecklich. Also, wenn man nicht fremd geht, wie Menschen sich zerfleischen können. Das ist ja Horror, ist das ja. Okay, Hans, alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Ah, jetzt muss ich ein bisschen, kann ich endlich ein bisschen leiser reden. 1.34 Uhr und 34 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. 1.35 Uhr, 30 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, dafür bitte ich um Verzeihung, dafür müsste ich um Verzeihung bitten. Was belastet euer Gewissen so sehr, vielleicht auch eine Geschichte aus ferner Vergangenheit, dass ihr sagt, ich müsste da dieser Person eigentlich entgegentreten und sagen, das tut mir sehr leid, verzeih mir bitte. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800-5678-111 und die Faxnummer 0800-5678-110. Juhu, Udo ist wieder da. Ja, ich bin wieder da. Du warst ja völlig weggebrochen gerade. Ja, der Empfang, der war völlig zusammengebrochen. Aber jetzt klingt es ganz gut. Also wir waren so weit, dass du einen Freund hast, dass du schwul bist, du hast einen Freund seit 9 Monaten und bist vor einem Monat diesem Freund in einer nächtlichen Suff-Situation, wenn ich das mal so ausdrücken darf, fremdgegangen. Mhm. Ne? Auf der Toilette. Genau. Ja, und das belastet mich als Maßen. Ich habe jetzt in der Zeit so wenig gegessen, ich habe 5 Kilo abgenommen. Mhm. Schlaf kaum noch, habe tiefe Augenränder gekriegt und ich habe es ein paar Anläufen versucht, ihm zu sagen, nur immer wenn ich in der Situation stand, ihm das sagen zu wollen, konnte ich es dann nicht. Mhm. Jetzt muss ich dich doch nochmal fragen, Udo, wie konnte es denn dazu passieren, dazu eigentlich kommen? Wie konnte es passieren, dass du damit auf die Toilette gegangen bist? Warst du wirklich so betrunken? Ich war sehr betrunken, ja. Und da habe ich auch gar nicht mehr weiter gedacht. Also ich konnte nicht mehr denken. Nur am nächsten Morgen ging es mir dann halt dementsprechend, wie es war, mir dann klar wurde, was ich da eigentlich gemacht habe. Mhm. Und das nimmst du Arme ab? Kannst du nicht schlafen, hast Augenringe. Ja. Kriegt er das denn nicht mit, dass da irgendwas mit dir nicht stimmt? Ich sag mal, ich kann mich recht gut schminken und es recht gut kaschieren. Naja gut, aber irgendwann wacht man morgens auch neben einem auf, ungeschminkt, und dann sieht man das alles. Ne? Ja klar, ich meine, er selber hat noch nichts gesagt. Ich denke mal schon, dass er da merkt, dass da was nicht stimmt. Bist du ein junger Mann, der sich schminkt? Das muss ich mal eben kurz zwischendurch fragen. Machst du das immer? Ein bisschen, ja. Ja? Was denn? So richtig, so wie Mädels machen, so Make-up? Nein, leichtes Make-up. Leichtes Make-up. Ja klar, das verbreitet sich bei Männern immer mehr, ne? Auch bei heterosexuellen Männern. Mhm. So. Udo, wieso hast du ihm das denn persönlich noch nicht gesagt? Mensch, das kann ja mal passieren, vor allen Dingen, wenn man betrunken ist und man dann auch bequatscht wird von irgendjemandem in so einer Abendsituation, Kneipensituation. Warum nicht? Aus Angst, ihn zu verlieren. Hm. Meinst du, er würde dir das nicht verzeihen? Ich weiß es nicht, weil er wurde in der vorherigen Beziehung wohl des Öfteren betrogen. Mhm. Und hat halt auch gesagt, dass wenn sowas dann dementsprechend nochmal vorkommen würde, dann würde er die Beziehung sofort beenden, dann könnte jeder seine eigenen Wege gehen. Also ich finde ja immer in so einem Fall, dass es wesentlich weniger schlimm ist, das dann direkt von dem Partner zu erfahren, als beispielsweise auf irgendeine Weise hintenrum, von irgendjemandem. Das kann ja auch passieren, dass man ihm das erzählt. Das haben ja auch Leute mitbekommen, ne? Ja, natürlich. Oder der Typ, der dich da verführt hat, könnte es ja auch rumerzählen. Ich weiß nicht, wie eng eure Bekanntenkreise da verwoben sind, aber manchmal gibt es die verrücktesten Zufälle. Mhm. Guckt ihr die Sendung hier? Ja, bin ich ziemlich sicher. Dann weiß er auch jetzt im Moment, dass du bist, ne? Ja. Heißt du auch Udo? Ja. Ja, dann wird er das natürlich jetzt mitbekommen haben. Jetzt sprich ihn bitte an, Udo. Wie heißt der mit Vorname? Heiko. Heiko. Also Heiko, jetzt ganz tapfer sein und gibt dem Udo eine Chance. Udo kann jetzt sprechen. Heiko, ich weiß, ich habe riesig Scheiße gemacht. Ich bin dir fremdgegangen und bitte dich jetzt hiermit um Verzeihung. So, jetzt hoffe ich, dass ihr beiden Süßen gleich miteinander telefonieren werdet nach unserem Gespräch. Und Heiko, ich finde es auch super scheiße, wenn jemand fremd geht. Aber es gibt manchmal Konstellationen, da passiert es nun mal halt. Und wenn die Liebe stimmt zwischen zwei Leuten, finde ich, muss eine Liebe so etwas auch aushalten können. Und der Udo scheint das ja wirklich sehr ernst zu nehmen und ihm ist das sehr in die Substanz gegangen. Ich würde das jetzt nicht so leichtfertig hinschmeißen an deiner Stellung, die Beziehung, sondern du hast ein Recht, sauer zu sein und ihm vielleicht auch einen abzuwatschen, symbolisch gemeint, aber versucht doch miteinander eine neue Ebene zu finden. Also fände ich gut. So, Udo, mehr kann ich nicht für dich machen jetzt. Okay, danke schön. Ich hoffe, dass es gut geht. Leg schnell auf, vielleicht ruf er gleich an. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Ach, die Jungs. Monique, wo ist sie? 21 Jahre, hallo. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Monique, auch mit einem Funktelefon, ne? Ich höre es ja, nein, ich hoffe, du hörst mich. Es summt so ein bisschen im Hintergrund. Egal, Ich höre dich aber ganz gut im Moment. Ach so, ja, dann geht's ja noch. Du möchtest auch jemanden um Verzeihung bitten. Ja, also ich würde, wenn ich könnte, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich meinen Ex-Freund um Verzeihung bitten. Ex-Freundin und oder Ex-Freund? Ex-Freund. Mhm. Ja, und darum geht's halt, er ist durch eine Aussage von mir ins Gefängnis gekommen. Mhm. Und eigentlich zu Unrecht. Oh, was war denn das? Was war das für eine Geschichte? Weswegen? Ja, das war halt, wir waren ein Jahr zusammen, wir hatten eine Beziehung und ich wollte die Beziehung beenden. Mhm. Und er wollte das halt nicht. Da hat er mich auch sehr belästigt und auch ein bisschen bedroht und so weiter. Mhm. Und da habe ich, also ich wusste halt, in welchen Kreisen oder seinen Kreisen, in denen er verkehrt, wusste ich halt, was die machen oder was die für linke Sachen drehen. Mhm. Und ich hatte ihn auch halt angezeigt wegen diesen Bedrohungen und so weiter. Und dann habe ich die anderen, also seine Freunde sozusagen, auch angezeigt oder mehr oder weniger gegen die ausgesagt. Wegen anderer Delikte und dann ist er auch mit verurteilt worden. Obwohl die anderen Delikte gar nichts mit dieser Geschichte zu tun hatten, weswegen du ihn? So ein bisschen schon, aber er war jetzt nicht direkt dran beteiligt. Mhm. Nochmal gefragt, du hast ihn angezeigt, weil er dich bedroht hat? Oder ja, genau. Er hat dich richtig tätlich bedroht? Oder ist das ein bisschen übertrieben? Nee, der hat mich schon richtig bedroht, also so war es schon. Mhm. Also die Anzeige ist eigentlich schlimm. Die Anzeige ist eigentlich dann okay gewesen? Ja, die Anzeige ist okay gewesen, aber ich denke mal, der wäre nicht deswegen ins Gefängnis gekommen. Mhm. Also ich sage mal, dann bekommt man ja so und so, dass man halt jemand sich nicht nähern darf oder so. Genau. Aber und die anderen Sachen, sind das irgendwelche Drogengeschäfte oder irgendwelche Halbwelt? Das war ein ganz großer Bereich, also was die anderen gemacht haben, so mit von Menschenhandel bis Drogen, so. Einbrüche, also war schon ganz heftige Dinge. Also Unterwelt, richtige Unterwelt? Und ja, doch, kann man sagen. Da hast du Aussagen gegen die anderen gemacht, aber auch gegen ihn. Und hast auch Dinge erzählt, die ihn dann in dieser Weise belastet haben. Ja, sozusagen mit reingezogen haben. Ne? Mhm. Und, Stimmten denn die Sachen, die du gesagt hast? Oder hast du die auch... Ja, sicher. Nee, die stimmten schon. Also sowas nicht. Ich habe jetzt nicht gelogen oder so. Nur da ich halt wusste, er hatte nicht direkt sehr viel mit den Sachen zu tun, ist es schon ein bisschen zu Unrecht. Also es tut mir schon leid, dass er jetzt mit deswegen verurteilt worden ist. Aber es tut mir jetzt nicht leid, dass ich ihn wegen der Bedrohung angezeigt habe. Das ist halt ein bisschen zu Unrecht und ein bisschen sehr lange. Weil du meinst, dass er so sehr gar nicht in diese Szene verstrickt war. Und er also da gar nicht so... Verstrickt schon, er hat dann aber nicht selber jetzt mit Drogen gehandelt oder so. Das ich meine, wenn auch Menschenhandel im Spiel ist, dann hört ja nur aller Spaß auf. Ne? Mindestens dann bei den anderen Sachen auch, aber da ist es natürlich... Ja, das ist, glaube ich, also ich denke mal, Menschenhandel ist ja so ein Bereich, da ist ja indiskutabel, das ist ganz klar, dass sich das nicht gehört. Mhm. Ich meine, alle anderen Sachen auch. Nein, ich meine, dass es dann okay ist, auch so eine Aussage zu machen, finde ich eigentlich richtig. Das ist eigentlich auch die Pflicht eines Bürgers. Ja, das ist schon, richtig ist es schon. Das Problem ist einfach nur, wir sind beide Albaner und das ist ja nicht damit ausgetragen, dass ich jetzt gegen ihn ausgesagt habe, er ist ins Gefängnis gekommen, die Geschichte geht ja dann immer weiter. Mhm. Ich meine, irgendwann kommt er raus. Und dann geht es ja auch mit den Familien weiter. Mhm. Das hat also wenn er mich jetzt nicht, wenn er jetzt nicht weiß, wo ich wohne und so weiter, also irgendwann so rachemäßig. Mhm. Und ich meine, irgendwann trifft man sich im eigenen Land wieder, wenn es hier nicht in Deutschland geht. Und er muss ja nicht mich erwischen, um die Rache zurückzuzahlen sozusagen. Und sich zu rechnen. Teil deiner Familie, ne? Das reicht ja auch schon aus. Ja, er kann ja auch meinen Bruder oder meinen Cousin oder sonst irgendjemanden. Zu was ist er verurteilt worden? 2 Jahre und 7 Monate. Das heißt, er sitzt im Moment noch? Er sitzt im Moment noch, also nicht mehr so lange, ich glaube noch 9 Monate oder ein Jahr. Meinst du denn, er würde so eine Entschuldigung annehmen oder wäre das damit nicht getan? Nein, das ist damit sowieso nicht abgetan, nur ich meine, mir tut es halt selbst persönlich leid und wie gesagt, wenn ich könnte, würde ich mich dafür entschuldigen, aber nur für das eine halt. Nur ich weiß, da, im Grunde genommen gibt es da keine Möglichkeit, nur es ist halt so, ich denke schon öfters dran, dass ich da halt auch ein bisschen Unrecht getan habe in der Sache und das tut mir schon leid. Also musst du denn eigentlich, hast du denn jetzt eigentlich, wann kommt der genau raus? Du weißt es wahrscheinlich, genau. Ja, circa in 9 Monaten oder? In 9 Monaten. Ein Jahr ungefähr, ja. Aber das ist doch für dich eine ganz bedrohliche Situation. Das heißt, du müsstest doch dann ständig auf der Flucht sein, oder? Ja, ich bin schon sehr oft umgezogen. Ich bin jetzt gerade erst wieder umgezogen in eine andere Stadt und ich habe jetzt einen anderen Freund und so. Leben ganz normal. Es ist halt nur ein bisschen schwer, weil man kennt sich alle gegenseitig, also die ganzen Kreise und so, Albaner und wenn man nur einen Namen sagt, dann weiß man schon, wer das ist. Und das ist halt ein bisschen schwierig, sich so verdeckt zu halten. Ja, wie könnte denn diese Rache, also erstmal, du gehst hundertprozentig davon aus, dass es eine Racheaktion gibt. Ja, das ist klar. Ich würde es auch nicht auf mir sitzen lassen, muss ich ehrlich sagen. Du wärst genauso. Ja, also genauso, ja. der Ehre halber nicht, aber doch schon, ich könnte es auch nicht auf mich sitzen lassen. Ja, also wenn nicht der Ehre, weswegen sonst? Ja, also bei mir geht es mehr darum, dass ich bin ganz früh von zu Hause ausgezogen, habe alleine gelebt und da meinen welche, ja, die ist alleine ohne Familie und so, mit ihr kann man es machen. Ach so. Also bei mir ging es mehr darum, dass ich halt meinen eigenen Mann stehe. Und darum wird es bei mir gehen, weil ich würde sagen, nee, nicht mit mir, auch wenn ich alleine bin, ich kann mich ganz gut durchsetzen. Aber bei denen ist es halt wegen der Ehre. Wie wäre denn, wie stellst du dir denn diese Racheaktion vor? Oh Gott, ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Also ich weiß halt, dass es irgendwie, ich meine, ich wurde auch schon vorher mit Pistolen oder irgendwas bedroht also ganz, wirklich ganz schlimme Sachen. Also ich hoffe es nicht und ich bete jeden Tag auch dafür, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwie Tote geben würde. Also ist es so, das ist nicht übertrieben, wenn du sagst, ich habe Angst um mein Leben? Nee, das ist noch sehr untertrieben. Also untertrieben? Ich das gar nicht mehr glauben, ja. Ja, weil es ist halt so, also er muss mir ja nicht mich erwischen, wie gesagt, er wird mich schon suchen, es wird auch nicht sehr schwer sein, mich zu finden, halt weil einer muss sich nur sehen, dann weiß es schon ganz Deutschland sozusagen, weil man erzählt sich das halt und man weiß von jedem alles. Und wenn er mich jetzt nicht kriegen würde, eventuell, dann könnte er sich ja an meinen Bruder oder Cousin oder wie auch immer. Wie weit geht der Verwandtschaftsgrad, wo man dann Rache ausüben kann? Das ist jetzt ganz verschieden. Also ich sag mal, meine Familie ist halt ein bisschen intellektuell und ist nicht so auf Rache. Also die hat es nicht auf Rache abgesehen oder so. Und die hat auch versucht, das auf diplomatischen Wege. Nur die sind halt so, die würden dann auch einen Cousin siebten Grades, so wie das heißt. Das ist ja, also Hauptsache. Hauptsache von der Familie oder so. Ich wundere mich die ganze Zeit, Monique, wie relativ locker und gelassen du das doch erzählst. Die meisten Menschen sind wahrscheinlich in Todespanik, ne? Ja, Domian, weißt du, ich meine... Du kennst das, daran liegt es wahrscheinlich. Ja, irgendwann muss man ja normal drüber reden können. Ich meine, die Justiz hat mich auch ziemlich verarscht und irgendwann sagt man, weißt du was, ich scheiß jetzt da drauf. Wer hat dich verarscht? Die Justiz mehr oder weniger. Justiz, ne? Ja, schon. Weil was die Aussagen, die ich gegen die anderen gemacht habe, das waren ja eigentlich keine offiziellen. Und es hieß halt, es würde keiner erfahren, dass du das gesagt hast und so weiter. Das ist doch und nach 3 Wochen lagen dann die ganzen Aussagen bei deren Anwälten. Ja, das kenne ich, das Problem. Das ist klar, ganz, und das war halt auch so eine große Sache, wo ich auch gesagt habe, Leute, ihr könnt nicht mal, also nicht mit mir, nicht nochmal. Und also irgendwann, ich meine, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt den ganzen Tag zu Hause sitzen? Kann ich auch nicht machen. Ich meine, irgendwie muss ich ja auch leben. Und also du würdest gerne... Also wie gesagt, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn er jetzt zu mir kommen würde und sagen würde, komm, wir tragen das aus. Das wäre gar kein Problem. Ich habe halt nur Angst, dass da meine Familie mit reingezogen wird. Ne? So, jetzt kann ich nur einen ganz, ganz frommen Wunsch sagen. Ich kann nur hoffen, dass niemand zu Schaden kommt und dass es dir gelingt, dich zu verstecken und dass er keine anderen Familienmitglieder bekommt. Ja, ich danke dir. Ich hoffe das selber auch. Also, mehr kann ich als Außenstehender gar nicht sagen und wünschen. Ja. Mann, alles Gute, Monique. Alles klar, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Oh weia, oh weia. Andreas, 32 Jahre, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich sehe gerade, du sitzt, das ist auch gut so. Meinst du, ich falle gleich vom Stuhl? So krass könnte es kommen. Denn ich habe ein kleines oder vielmehr ein großes Problem. Ich war mit meiner Freundin 9,5 Jahre verlobt. Das ist eine lange Zeit. Und wir sind jetzt seit 3 Jahren auseinander. Nur ich sag mal, diesen Grund, warum wir auseinandergegangen sind, wir hatten uns eigentlich auseinandergelebt und sie hatte auch einen neuen Freund kennengelernt. Nur der war im Polizist, war ich dabei und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe Streit gesucht, einfach, es tat weh im Herzen und da wollte ich eigentlich den Polizisten ein bisschen bestrafen, sage ich mal, und bin eigentlich fast mit dem Messer draufgegangen. Ich habe ein Messer in der Hand gehabt, das war so auf so einem Weihnachtsmarkt und ich war alleine und hatte keine Freunde und die kamen mir dann beide mit Hand entgegen und glücklich schienen sie. So, und dann ging es natürlich weiter, es ging vor Gericht. Halt, du bist mit dem Messer auf ihn zu, hast du ihn verletzt oder hat er... Nein, gar nicht. Ich habe eigentlich nur damit gedroht. Ich sag, Kerl, du hast mir meine Freundin weggenommen, das Einzige, was ich eigentlich noch lieb habe. Und Kerl, ich sag, hau ab aus meinem Leben, aus unser Leben, habe ich immer noch gesagt. Und es war schwer, sag ich mal. Und dann und dann kurz vor Weihnachten, auch meine Familie hat Druck gemacht, Kerl, endlich mal Ruhe zu geben und zu sagen, pass auf, Andreas, es ist vorbei. Nee, lass mich doch noch fragen zu der Situation auf dem Weihnachtsmarkt. Hast du das Messer gezogen? Ich habe das Messer gezogen, das war kein kleines Messer. Es war in der Hand und du hast ihn bedroht, lass unser Leben in Ruhe. Ja. Und was hat dich dann bewogen, das Messer wieder einzustecken? Hat er dich zurückgedrückt oder was ist geschehen? Nein, meine Freundin ist dazu, oder meine Verlobte, die frühere. Ja, ja. ist dazwischen gegangen und hat gesagt, es hat keinen Zweck, lass uns zufrieden, wir sind auch so glücklich. Mhm. Und dann hat es irgendwo Klick gemacht, Andreas, komm, bevor du dich ganz unglücklich machst, lass es lieber. Und dann wollte ich kurz vor Weihnachten, bin ich dann zu unserer Wohnung, alten Wohnung hingefahren, die ist knapp zwei Straßen von mir, jetzt wo ich wohne, entfernt. Und wollte einfach kurz vor Weihnachten Ruhe und Frieden haben. Mhm. Und dann habe ich ihn angerufen, er sollte doch gerne mal runterkommen, wir müssten noch mal reden. Ich sag nur so, einfach, dass Ruhe und Frieden ist. Mhm. Und wir standen uns fast gegenseitig gegenüber, und nur, da waren eben nur zwei kleine Treppen entfernt. Und ich sag mal, ein Wort kam es auf andere und er zückte dann einfach so ein Tränengas und sprühte mir das, ich sag mal, knapp 10, 20 Zentimeter von mir in die Augen. Mhm. Daraufhin habe ich natürlich losgeschrien und auch wild um mich geschlagen. Mhm. Die Polizei kam, ich bin geflüchtet. Mhm. Im Endeffekt stellte sich raus, ich habe eine Anzeige am Hals bekommen wegen schwerer Körperverletzung. Du. Und wegen Bedrohung, ja. Du. Habe dadurch 10% meines Augenlichtes verloren. 10%? Ja, auf jeder Seite 5%. Das ist die Folge von diesem Gas. Das ist die Folge Gas, von diesem Regengas, ja, weil es steht auch eben auf der Gebrauchsanweisung, was 10, 20 oder 30 Zentimeter entfernt ist, kann schwere Gesichtsfolgen haben und das war bei mir eben der Fall. Mhm. Gut, es kam dann eben vor Gericht, ich wurde verurteilt, auch noch zu 3.600 Mark Geldstrafe. Mhm. Was ich jetzt eigentlich ein Anliegen habe, ich sag, wir sehen uns ab und zu in der Stadt, die Stadt bei uns, das liegt fast in Dortmund, das ist nicht groß, ist ein kleiner Kurort einfach. Mit wir meinst du, du siehst diesen Mann oft? Ich sehe den Mann seltener, sag ich mal. Ja. Ich sehe die Lohne eigentlich öfter mal, nur wir gehen seit 3 Jahren, gehen wir uns permanent auseinander. Mhm. Wenn wir können 3 Meter auseinander sein, wir gucken uns mit dem Arsch nicht mehr an. Mhm. Ich meine, gut, 9,5 Jahre ist eine lange Zeit, ist eigentlich ein Stück meines Lebens gewesen. Ja, das ist nicht eigentlich ein Stück, das ist ein großes, eine Dekade, ne? Ich bin eigentlich aus dem Familienverhältnis rausgerissen und ich sag mal, ich lebe jetzt ein Leben, wo ich eigentlich nicht mit zufrieden bin. Gut, aber das ist in 3 Jahren, ist es vorbei. Ja. Und es sind schlimme Dinge passiert. Und eigentlich müsste man nach 3 Jahren ja auch so kapieren und loslassen können, ne? Und sagen... Losgelassen habe ich ungefähr... Ich habe 1,5 Jahre gebraucht, damit ich einfach vergessen kann, dass das da nichts mehr ist. So, jetzt heißt diese Sendung, ich würde mich gerne verzeihen. Und dafür müsste ich um Verzeihung bitten. Wen möchtest du um Verzeihung bitten? Eigentlich der Lohna, weil mit dem Polizisten habe ich eigentlich weniger am Hut. Mhm. Den, muss ich sagen, den hasse ich auf Deutsch gesagt immer noch. Mhm. Das ist bei mir drin, das kann ich nicht rausholen. Mhm. Eigentlich möchte ich nur zu Ilona sagen, es tut mir sehr leid, was passiert ist und ich habe sehr viele Fehler gemacht. Mhm. Man geht ja nicht auseinander, weil einer nur Fehler macht. Mhm. Sie war vielleicht auch nicht so ganz unschuldig dabei. Nur ich möchte einfach, wenn wir uns mal in der Stadt sehen, einfach, dass man Hallo kommt oder wie geht es dir, dass man wie ganz normale Menschen einfach sprechen kann. Ist das jetzt der Trick, vielleicht über die Hintertür wieder mit ihr in Kontakt zu kommen? Oder? Nein, das nicht. Nein, das nicht. Das möchtest du gar nicht. Du möchtest einfach ein relativ normales Verhältnis haben. Normales Verhältnis. Wenn man sich mal sieht, wie geht's dir, weil es ist ja doch ein Stück vom Leben gewesen. Und hast du denn ihr dieses, was du gerade so formuliert hast, hast du ihr das vielleicht mal geschrieben und ihr geschickt? Nein, gar nicht. Ich wollte eigentlich zu ihrem Geburtstag, der war vor kurzer Zeit, ich bin jetzt so drauf und dran, ich mache nebenbei noch Musik als Sehschocke, und wollte ihr eigentlich eine schöne CD aufnehmen, nur ich weiß nicht, wie sie darauf reagiert. Es ist immer schwierig, nach so langer Zeit nochmal einen Kontakt aufzubauen. Mensch, Junge, du liebst sie immer noch, oder? Ja, sicher, klar. Ich kann es vom Herzen her, ja. Vom Verstand her sagt man, sag ich mir, es geht nicht mehr, das wird nie wieder... Ja, das finde ich allerdings auch nach 3. Es sind 3 Jahre vorbei, Mensch. Ja, ich weiß, sie ist auch sehr glücklich. Sie ist ja mit ihrem immer noch zusammen. Das höre ich und das sehe ich auch. Sieh doch mal die Realität vielleicht auch mal ein bisschen anders. Du sprichst so schlecht über diesen Mann, über diesen Polizisten. Und du sagst, ich hasse den. Deine Ilona ist da 50% auch mit dran beteiligt und auch schuld, dass die beiden zusammengekommen sind. Nicht der Polizist alleine. Deine Ilona ist eine selbstständige Frau, ein selbstständiger Mensch. Die hat das entschieden. Ja, das ist richtig. Klar. Ne? Da gebe ich dir recht. Ich meine, ich sage immer in solchen Fällen, eigentlich ist der Dritte, der dazukommt, relativ nebensächlich. Wenn du vielleicht Wut haben sollst, dann auf Ilona, weil sie hat dich fallen gelassen und sie hat sich in einen anderen verliebt. Letztendlich soll man auch nicht wütend sein. Aber der Mann hat doch damit nichts zu tun. Nein, na gut. Es kam auch eine Situation, sagte, wir gehen auseinander. Ich sag, gut, ist in Ordnung. Ich sag, aber eins möchte ich dir bitten. Ich sag, wenn es mal juckt, auf Deutsch gesagt, geh im Auto oder im Busch, nicht in ihr Ehebetten oder in unserer Wohnung, weil da muss ich auch noch schlafen. Und da war es eben eine Zeit, da bin ich noch nebenbei arbeiten gegangen und da fuhr er immer mit dem Motorrad vor, was ich gar nicht habe. Mhm. Und das erzählt mir meine Nachbarn eben, dass er dann eben mit in die Wohnung ging und ich glaube, und da habe ich ja auch mit konfrontiert dazu. Gut, aber sie hat ihn in die Wohnung gelassen, also was redest du? Ja. Was redest du? Mensch, Anders, ich glaube, dass du noch ein ganz schönes Stück Arbeit leisten musst, um von auch wirklich von dieser Frau loszukommen. Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass ihr ja gar nicht miteinander redet. Weil jedes Reden reißt bei dir nochmal die alten Wunden auf, die vielleicht so ein klein bisschen angeheilt sind. Ja, ich sag mal, drüber hinweg bin ich eigentlich. Ich will eigentlich nur gucken, wie es hier mal so geht oder mal wissen, Hallo sagen. Damit. Ja, komm, wenn du mir erzählst, dass du schon eine CD wieder fast aufgenommen hättest für die, dann klingt mir das aber alles sehr, gehen bei mir die Warnsignale ein. Also, dass du sie um Verzeihung bittest, finde ich eine tolle Sache. Und vielleicht hat sie dieses Jahr jetzt auch hier gehört und das kommt irgendwie an sie heran. Das ist hier eine schöne, nette Geste. Aber ansonsten würde ich dir wirklich ganz, ganz klar raten, geh auf Distanz und grüße höchstens, aber bleib nicht stehen und rede noch nicht mit ihr. Da bist du noch gar nicht reif genug für. Ja. Ich meine, ich bin jetzt auch wieder frisch verliebt seit einem Jahr. Mhm. Ich meine, ich könnte nicht mit einer Frau irgendwo was anfangen, wenn ich sie nicht irgendwo noch im Herzen hätte und würde sagen, pass mal auf, ich kann nicht mit dir schlafen, ich denke noch in Lona. So ist es nicht. Na gut. Ich hab sie immer noch so, mal sag mal, als Freund habe ich sie eigentlich noch ganz gerne. Okay. Das ist eigentlich so mein Anliegen. Dann hoffen wir, dass sie das gehört hat und hoffen wir, dass sie die Entschuldigung und die Verzeihung annimmt. Ich hoffe es mal. Alles Gute. Ich bedanke mich recht herzlich. Tschüss. Und wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke sehr. Ciao. Dirk ist hier noch bei mir. 25. Hallo. Hallo, hier ist Dirk. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, aber wir schaffen es noch. Jo. Wen möchtest du bitten um Entschuldigung? Ich möchte die Mutter und dem Stiefvater von meiner Ex, mit der ich letztes Jahr zusammen war, um Verzeihung bitten, weil da ist ziemlich viel Scheiße gelaufen, sag ich jetzt mal so. Was hast du denn angestellt? Wir sind zusammengekommen und ja, dann bin ich dahin gegangen und dann ist sie zu mir gezogen und dann auf einmal ging das dann holter die Polter und dann bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Ich habe angefangen zu trinken. Mhm. Auf einmal durfte ich nicht mehr bei dem Stiefvater und bei der Mutter in der Wohnung mit wohnen. Dann hieß das, wenn du das nächste Mal kommst, dann gehst du bei einem Bekannten rein. Habe ich auch gemacht. Und dann bin ich dann in ein tiefes Loch gefallen, habe ich angefangen zu trinken. Das ist alles... Da hast du irgendwie, warst du auch gewalttätig? Oder nein, um Gottes Willen. Mhm. Wir haben geredet wegen Hochzeit und ich habe Aufgebot bestellt, ich hab Ringe bestellt, ich habe alles gemacht. Sie hat 3 Monate bei mir gewohnt. Mhm. Und dann bin ich zu ihr gefahren. Gibt es denn einen konkreten Vorfall zum Beispiel, für den du dich entschuldigen möchtest? Ja, das ist einmal, da bin ich mit dem Stiefvater in der Gaststätte gewesen und da sagte ich zu ihm, was hältst du jetzt eigentlich von mir? Mhm. Und zu der Zeit habe ich eben kein Geld verdient, weil mir fehlt der linke Unterarm. Mhm. Ich bin behindert und da sagte er, du kriegst vom Sozialamt, du bist ein Sozialschmarotzer und du hast nichts auf dem Kasten. Mhm. Und meine Tochter ist nichts für dich. Und bin ich ausgerastet und bin kurz davor gewesen, ihm kräftig auf den Kopf zu hauen, sag ich mal. Warst du kurz davor oder hast du es gemacht? Ich war kurz davor, aber der Gast wird dazwischen gegangen. Mhm. Also es ist ein großes Wortgefecht ist entstanden, große Schreierei. Richtiger Streit. Genau. Und dann hieß es nachher, du hast bei dem Gastwirt Hausverbot und das war mir dann relativ egal. Mhm. Und da habe ich ein ganzes Jahr nichts von ihr gehört. Sehen die beiden diese Sendung, weißt du das? Ja, also Steffi weiß ich, heißt sie, die sieht die Sendung auf jeden Fall. Okay, dann sprich jetzt, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, sprich sie konkret an. Steffi, ich liebe dich und ich möchte, dass du dich bei mir mit der Kleinen meldest und ich bin immer für dich da. Das ist doch nett. Aber du liebst sie nicht mehr so, dass du wieder eine Beziehung hast. Ich will auf jeden Fall. Achso, ja. Bin ich gespannt, wie Steffi reagiert, ohne jetzt die genauen Einzelheiten deiner Geschichte zu kennen. Aber dass einer von deinem Theologen nochmal anruft. Können wir machen. Keine Sache. Das ist mir ziemlich wichtig, weil das macht mich eben fertig, die ganze Geschichte. Machen wir gerne, Dirk. Leg du bitte auf und die Petra oder, die Petra ruft dich gleich an. Okay, alles klar, Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Markus Liebetanz. Morgen sind wir mit einer offenen Telefon-Talkshow wieder da. 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr wie immer anrufen. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht und sage ciao, bis morgen.